Elfter Dialog, Seite 125, Machiavell. In deinem Geist der Gesetze bemerkst du sehr vernünftig, dass das Wort Freiheit ein Wort ist, auf das man sehr verschiedene Deutungen anwendet. Man liest, sagt man, in deinem Werke folgende Behauptung. Die Freiheit ist das Recht, das zu tun, was die Gesetze erlauben. Ich passe mich vollständig dieser Auslegung des Begriffes an, die ich für richtig halte, und ich kann dich versichern, dass meine Gesetze nur das erlauben werden, was sein muss.